Kundgabe 5753. Empfangen durch Bertha Dudder am 24.08.1953. Anhören der Ansprache Gottes. Mich sollet ihr anhören, und ich werde stets so zu euch sprechen, dass ihr auch meine Liebe zu euch erkennen könnet. Alles kann und wird sich wandeln um euch. Meine Liebe zu euch aber wandelt sich nicht. Sie verfolgt euch, ob ihr fern oder nahe seid. Und sie suchet fortgesetzt auf euch einzuwirken, das heißt, in euch Gegenliebe zu erwecken, was endgültige Rückkehr zu mir bedeutet. Und so ich euch ansprechen kann, so ihr mich anhöret, öffnet ihr mir die Tür eures Herzens. Und dann kann meine Liebe in voller Kraft wirken. Dann kann ich ein Feuer in euch entzünden, das nicht mehr verlöschen kann, weil meine Liebe so stark ist, dass sich in ihrer Glut jeglicher Widerstand auflöst, dass sie Besitz ergreift vom Wesen des Menschen und ihn völlig wandelt, dass sie den Menschen zur Liebe gestaltet. Ich suche die Verbindung mit euch, darum spreche ich euch an. Höret ihr mich nun willig an, dann stellet auch ihr die Verbindung mit mir her, und dann kann ich das Tote beleben. Ich kann euch das wahre Leben geben, die ihr zuvor noch tot seid, solange ihr ferne seid von mir. Meine Ansprache soll diesen toten Zustand wandeln, denn meine Ansprache ist ein Liebestrahl, der euch erwecken soll zum Leben. So ihr mir nun die Möglichkeit gebet, meinen Liebestrahl in euer Herz zu senken, so ihr dies möglich macht durch williges Anhören meines Wortes, werdet ihr auch bald eine Wirkung in euch spüren. Das Bewusstsein wird in euch erwachen, nicht mehr allein zu sein. Ihr werdet gleichsam die Gegenwart eines Wesens spüren, das euch wohl will. Und ihr werdet euch diesem Wesen ohne Widerstand hingeben. Denn das ist die Wirkung meines Liebestrahles, dass der Widerstand in euch nachlässt, wo ich die Möglichkeit habe, zu euch zu reden und ihr meinen Worten lauschet. Und lauschen auf meine Worte werdet ihr immer, wenn ihr euch kurze Zeit in die Stille begebet, wenn ihr euch sammelt im Gebet oder stille Betrachtungen haltet über euch selbst. Dann gebet ihr mir immer Gelegenheit, zu euch zu sprechen, wenngleich ihr anfangs nicht meine Stimme erkennet, sondern nur selbst nachzudenken glaubet. Ich schalte mich immer ein in euer Denken, weil meine Liebe euch doch ständig verfolgt und immer dann euch zu umfassen suchet, wenn ihr stille werdet und eure Blicke nach innen richtet. Dann also lauschet ihr, und dann kann ich zu euch sprechen. Und je bewusster ihr diese Abkehr von der Welt nach innen übet, desto bereitwilliger öffnet ihr mir die Tür eures Herzens, und desto deutlicher vernehmet ihr meine Stimme, die Antwort auf Fragen gibt oder euch belehret so, dass in euch die Liebe zu mir aufflammet, weil ihr mich nun als einen Gott der Liebe erkennet, so wie ihr mich anhöret, so wie ihr innere Einkehr haltet und eure Gedanken mir zuwendet. Stets will ich mit euch sprechen, doch selten nur höret ihr mich an. Suchet ihr aber die Einsamkeit, indem ihr eure Gedanken nach innen richtet, dann vernehmet ihr auch meine Ansprache, wenngleich ihr sie nicht gleich als Liebeäußerung meinerseits erkennet, weil der Verstand noch nicht erfasst, was die Seele schon empfunden oder begriffen hat. Doch stets mehr wird euch meine Ansprache bewusst zu unnennbarem Segen für euch und alle, die ihr davon in Kenntnis setzet, dass der Vater mit seinem Kinde spricht, so wie das Kind den Vater hören will. Und ihr alle könnet diese Bindung herstellen mit mir. Ihr alle brauchet nur zu lauschen, um mich auch zu hören. Und ich will euch nur anregen, euer geistiges Ohr zu schärfen, euch zu üben im Hören geistiger Ansprachen, indem ihr euch oft in die Stille zurückzieht und euch nach meiner Gegenwart sehnet. Dann bin ich bei euch und spreche zu euch. Dann komme ich selbst zu euch im Wort, und dann wisset ihr auch, dass ich euch liebe und auch eure Liebe gewinnen will. Amen.